Heute sind mindestens 16 Menschen in Winnenden in Baden-Württemberg umgekommen, erschossen von einem jugendlichen Amokläufer. Auch der Täter ist tot. Uns ist jetzt unsere Kollegin Uschi Götze zugeschaltet. Frau Götze, was können Sie uns über den Tathergang sagen? Es hat sich Folgendes zugetragen. Um ungefähr 9.30 Uhr heute Morgen ist ein 17-Jähriger in ein Klassenzimmer eingedrungen und muss in diesem Klassenzimmer wohl geschossen haben. Es sind 9 Schüler einer 9. Klasse wohl tot. Es sind 3 Lehrerinnen tot, darunter eine Referendarin. So viel ist von der Schule bekannt. Es gab eben eine Pressekonferenz, die unter anderem auch Ministerpräsident Günther Oettinger bestritten hat. Des Weiteren hat sich dann der Täter von der Schule entfernt. Er ist geflüchtet. Auf dieser Flucht hat er in Richtung psychiatrischem Landeskrankenhaus hier in Winden eine weitere Person erschossen, einen erwachsenen Menschen. Er hat dann ein Auto gekidnappt irgendwo hier in Winden, ist dann weitergefahren, 30 Kilometer weiter. Es gab eine Fahndung nach ihm. Er wurde ungefähr 30 Kilometer im Landkreis Esslingen dann von 2 Polizeibeamten wohl gestoppt. Auch hier gab es eine Schießerei. Im Laufe dieser Schießerei kamen 2 weitere Passanten, die nichts mit dem Hergang zu tun hatten, ums Leben. Die 2 Beamten wurden schwer verletzt, haben wir eben erfahren von Innenminister Rech. Der 17-Jährige wurde in diesem Zusammenhang erschossen. Es sind also insgesamt 16 Tote zu beklagen, darunter eben auch der Täter, der 17-Jährige. Was weiß man über die Identität des Täters? Der 17-Jährige ist bis zum letzten Jahr auf die Albert-Will-Realschule in Winnenden gegangen. Er galt als sehr unauffällig. Ich habe eben mit einem Vater gesprochen, dessen Sohn in dem Klassenzimmer war, in dem geschossen wurde. Auch er kennt diesen jungen Mann, diesen 17-Jährigen. Er war völlig unauffällig, so wird er von mehreren beschrieben. Auch Innenminister Rech ließ sich wohl ein Porträt von ihm geben. Was bekannt wurde heute auf der Pressekonferenz ist, dass der Vater des Täters, des mutmaßlichen Täters, eine große Waffensammlung hatte von insgesamt 16 Waffen, war kurz die Rede, das weiß ich nicht. Ja. In jedem Fall war er bisher unauffällig. Was haben Sie in Winnenden beobachten müssen, Frau Götze? Wie haben Eltern, Behörden reagiert? Das kann man natürlich vorstellen, sich, wenn die Meldung kommt. Das ist hier nicht nur die Realschule, es ist neben dieser Realschule ein Gymnasium, ebenso eine Hauptschule. Die Eltern waren völlig aufgelöst zum Teil, die waren verzweifelt, die standen da. Fast jeder Zweite hat ein Handy in der Hand, versuchte mit den Schülern Kontakt aufzunehmen. Die betroffenen Eltern, von denen man glaubte eben, dass sie damit in direktem Zusammenhang standen, konnten sofort relativ schnell in eine Halle gebracht werden. Es wurde relativ zügig organisiert. Den Eindruck hatte ich schon, es waren wirklich eine Unmenge an Notärzten, an Seelsorgern da. Ja. Also die Organisation lief gut, nur es war lange nicht klar, ob möglicherweise ein zweiter Täter an dieser Realschule ist. Das Gebäude war lange Zeit abgeschirmt, ein Sondereinsatzkommando war noch Stunden in dem Gebäude und insofern war das für alle Beteiligten, die da zuschauen mussten, allen voran natürlich die Eltern, die Betroffenen, ein unklares Bild. Nach meinem jetzigen Eindruck lief die Organisation in dem Maße, wie man sie in so einer Situation überhaupt erwarten kann, gut. Danke, das waren aktuelle Informationen von Uschi Götz. In einer Stunde werden wir Sie weiter über den Fall unterrichten.